Jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der dieses Jahr auf seinen Bollerwagen am Männertag verzichtet. Hallo René! Hallo und herzlich willkommen auch an euch, an den Empfangsgeräten. Na. Entschuldigung, müssen wir nicht vorher irgendwie eine Klappe machen? Wir haben eine Klappe hier, bam, so. Ja, Naja, Entschuldigung, das muss doch synchron laufen bei allen dreien. Gut, dann klatsch du jetzt mal. Wir machen das so, dass es dann passt. 1, 2, 3. Wollen wir nochmal anfangen? Nein. So, törö, nein, Hut aufsetzen. Und also man merkt, heute läuft irgendwas unrund. Ja. Aber seid froh, dass ihr die ersten 1,5 Stunden nicht mitbekommen habt. Das stimmt. Wir sind hier nämlich schon am Schwitzen seit 1,5 Stunden. Also ich warte hier, ich sitze hier die ganze Zeit, aber ihr wart nicht bereit. Heute ist ja Männertag, heute machen wir mal eine Männerrunde, eine reine Männerrunde mit drei Leuten. Ist ja eigentlich nicht erlaubt aktuell, drei unterschiedliche Haushalte, aber wir sind ja online wie immer. Hallo Marc. Servus miteinander. Ah. Ich raste aus. Ja. Warum? Das wird sich wie ein roter Faden heute durch diese ganze Sendung ziehen. Ich raste aus. Heute ist nicht sein Tag. Gar nichts schief gehen, weil wir haben eine Stunde lang geprobt. Ja. Wir haben alle Eventualitäten, die während so einer Sendung auftreten können und die Aufnahme verhindern können, eigentlich aus dem Weg geräumt. Ja. Wir sind bestens vorbereitet. Außer wenn einem jetzt von uns beim Scheißen der Blitz trifft. Das haben wir jetzt nicht vorher. Oder wenn der Mond platzt, das wäre natürlich blöd. Ja, in 1000 Meter Höhe. Das heißt, wir sind doch nicht so gut vorbereitet, wie ich gedacht hätte. Ja. Ich raste aus, Leute. So sieht's aus. Ja. Ja. Schöne Runde. Definitiv. Männertag bis jetzt recht entspannt. Genau, ja, also für mich schon. Ja, ich raste aus, aber sonst jetzt. Man muss das auch mal sagen. Dieser Satz, ich raste aus, der kommt mir sehr bekannt vor, und zwar aus der Fernsehserie Pastewka. Das hat immer der Vater von dem Pastewka gesagt. Ich raste aus. Hat so der Pastewka sich da nicht in allen Rollen selber gespielt? Nein. Ah, okay, das ist ungewöhnlich für Comedian. So sieht's aus. Ja, Leute, ja. Wie geht's? Was passiert die letzten 2 Wochen seit der letzten Sendung? Eine ganz tolle Sache ist passiert. Ich steige mal gleich knallhart ein. Und zwar unser Spieleabend-Test hat stattgefunden. Und ich muss sagen, war eine tolle Sache. Daumen hoch. Absolut. An dieser Stelle, also wir haben 2 Leute von euch haben wir gezwungen, hier mitzumachen. Für Marc war es Verpflichtung, für uns beide, Stefan, ja sowieso. Aber 2 von euch wurden gezwungen und hatten keine Wahl. Danke nochmal an Marco und auch an Sarah. War ein schöner Abend. Definitiv, wir haben komplett überzogen, ne? Wir hatten, glaube ich, was haben wir geplant, 1 Stunde oder so? Mhm. Und waren letztendlich 2 Stunden oder länger? Ja, so ungefähr. Ja. Mindestens. Ich raste aus, war das lang. Aber schön. Ja, Marc hat da auch seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Wir haben Black Stories gespielt und Marc hat die erste Black Story nach einer Minute gelöst gehabt. War vermutlich ab 6 Jahren. Die Black Story, keine Ahnung. Es ging um Mord und Totschlag, wo sich kleine Kinder eben gut drin auskennen. Ja, nee, war cool. Ich habe aus dem Wohnkühlschrank gesendet. Ja, Marc hat, also wir haben danach auch ein wenig andere Small Sachen Talk als Black Stories gemacht und haben viel übereinander herausgefunden, über kriminelle Dinge, die in unserer Vergangenheit vorgefallen sind. Ich erinnere mich, dass Marc, wenn ich es sagen darf, jetzt will er schon wieder was erzählen. Nein, komm, mach, hau raus. Ich kenne jemanden, der vor Gericht wegen groben Unfug freigesprochen wurde oder so. Habe ich das richtig zusammengefasst, Marc? Ich erinnere mich. Ja. Okay. Ja, und das ist absolut richtig. Es ist quasi nichts passiert. Ja, Stefan. Das musste dann irgendwann der Staatsanwalt auch einsehen. Aber grober Unfug ist vor Gericht gefallen. Ja. Gut. Das war ein interessanter Punkt, eine schöne Erkenntnis. Stefan hat die Idee gehabt, Autos mit Windenergie anzutreiben, was ich auch eine sehr gute und verfolgenswerte Sache finde. Also sowas kommt an so einem Spieleabend raus. Ja. Genau, und es gab auch eine kleine Zaubershow, ne? So zum Abschluss, wenn ihr euch erinnert. Ja. Mein Gott, wer hat denn das nochmal gemacht? Wer war denn da der Zauberer? Ah, es war bestimmt der René, ne? Ja, genau. Ja. Also, man muss ja dazu sagen, das alles ohne Alkohol, oder? Absolut, ja. Bei euch vielleicht. Und jetzt kommt das Coolste. Oh, gut, Marc, danke, dass du dich nicht an die Spielregeln gehalten hast. Aber wirklich. Ja. Nächstes Mal spielen wir es. Ich habe was richtig Cooles. Wir hatten das erzählt mit Wasser. Und immer, wenn einer verliert, muss ein Glas Wasser trinken. Ja. Hast du das erzählt? Ja, so ähnlich. Ein Schluck Wasser, bis Glas leer ist. Ja. Nee, ich würd ein ganzes Glas machen. Ja, du kannst auch andere Sachen machen. Und dann nicht auf Toilette gehen. Na, das ist ein bisschen fies. Ja. Der Spielabend war mega gewesen, also hat richtig viel Spaß gemacht. Und das Tollste, und das wollte ich jetzt gerade sagen, das Tollste an der ganzen Sache ist, dass dieser Spielabend wiederholt wird. Irre. Und der wird fortgesetzt. Oder fortgesetzt. Und ihr dürft wann geht's weiter? Ihr dürft mitmachen. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann müsst ihr einfach schön den Podcast hören, dann kommen irgendwann Kontaktmöglichkeiten und dann nehmt ihr in irgendeiner Form Kontakt zu uns auf. Genau. Und das Praktische ist, wir haben ein Konzept und da steht, jetzt kommen die Kontaktmöglichkeiten. Ist das wirklich so? Genau. Das mit dem Konzept glaube ich nicht, aber das mit den Kontaktmöglichkeiten wird schon irgendwann kommen. Ich bin immer der Einzige, der dieses Konzept nicht kennt, habe ich das Gefühl. Ja, René hat in der Redaktionssitzung gestern Abend geschlafen, hatte ich den Eindruck. Ja, wir hatten, lass uns erstmal die Kontaktmöglichkeiten, kann man die einspielen? Die kann man einspielen, weil unser Marc hat uns ja die Stimme geliehen und hier kommen jetzt die Kontaktmöglichkeiten, gut aufpassen. Und Marc klatscht die für euch, die Kontaktmöglichkeiten. Hey! Marc klatscht die ein. Auf geht's! Und los geht's! Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@juba.de und folgt uns ja fälligst bei Instagram unter podcast.iedi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. Ja, so, jetzt wisst ihr Bescheid. Also, wenn ihr dabei sein wollt beim großen Spieleabend vom Irgendwas ist doch immer Podcast, dann schreibt uns oder macht euch bemerkbar. Wir freuen uns auf euch. Genau, ein absolutes Novum. Und man muss ganz ehrlich sagen, ohne Corona wäre es wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen. Weil Corona hat diese ganze Videogeschichte ja ein bisschen angekurbelt. Und das ist auch der Grund, warum wir ein anderes Novum noch hatten diese Woche. Wir hatten die erste Redaktionssitzung. Wir werden jetzt professioneller. Ja. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, Leute. Ja, es ist für uns ja auch eine neue Situation, Marc. Das musst du auch verstehen. Natürlich. Wir müssen uns da auch erst dran gewöhnen, weil ich habe ja festgestellt, wir machen die ja sonst über Telefon während der S-Bahnfahrt und Stefan scheint dann nicht richtig zuzuhören oder nur die Hälfte zu verstehen. Ja, also jetzt ist ja aber hier Verleumdung hoch drei. Das gibt's doch wohl nicht. Gut. Was erwartet euch heute diesem Podcast? Wir wissen es nicht so genau, trotz Redaktionsplan. Ich würde aber empfehlen, legt euch einen Stift bereit. Eigentlich wissen wir es. Oder haltet den Finger schon mal an der Pausetaste. Jetzt kommt nämlich was richtig Cooles. Ach so? Denn René wird jetzt mit seinem Quietscheentchen reden. Ja, genau. Also, dann sind wir ja schon mittendrin. Überleitung, Corona. Hat ja nicht nur dafür gesorgt, dass viel Videogeschichten am Start sind. Corona hat ja vor allem dafür gesorgt, dass wir jetzt viel Zeit zu Hause verbringen. Und wir hatten ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, was für Vor- und Nachteile das im beruflichen Umfeld hat. Und ein Nachteil ist definitiv, dass man niemanden so direkt im Büro, also in seinem Homeoffice hat. Und somit alleine sitzt. Und das kann in manchen Jobs ein bisschen nachteilig sein. Nämlich speziell in der Softwareentwicklung oder in der Programmierung. Wenn ich Hilfe brauche. Ja, richtig, Marc. Was machst du, wenn du Hilfe brauchst? Du schreist doch bestimmt dann, also ich kenn's so aus dem Büro, man ruft dann einfach in den Raum und sagt, hey, kann mal jemand, ne? Ganz genau. Ja, das ist jetzt vorbei, weil wenn du jetzt rufst, ey, kann mal jemand, dann kommt das fünfjährige Kind an und dann guckst du da in große Kinderaugen und verzweifelst gleich noch mehr. Aber ist das nicht genau der Sinn? Jetzt pass auf, jetzt kommt die Lösung. Besser als das eigene Kind dafür zu nehmen, ist eine Quietscheente, eine Gummiente. Es gibt nämlich die sogenannte Rubber Duck, das sogenannte Rubber Duck Debugging. Debugging heißt Fehlersuche, genau. Und dieses Quietscheentchen Debugging ist eine interessante Sache. Es ist übrigens aus dem Buch The Pragmatic Programmer. Stefan, schon mal gehört von dem Buch? Habe ich wirklich schon mal gehört, ja. Soll ohne für Scheiß. ITler wohl ein sehr empfehlenswertes Buch sein. Ich habe es mir auch mal angucken wollen. Ist auf der Leseliste ein bisschen nach hinten gerutscht, weil es relativ teuer ist für nicht ganz so dickes Buch. Ja, also Rubber Duck Debugging funktioniert wie folgt. Wenn du ein Problem hast, wir nehmen mal Programmiertechnik, das kann man auch noch ableiten oder abstrahieren, aber nehmen wir mal, du hast ein Problem bei deinem Programm, das läuft nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Stefan kennt das bestimmt. Dann, überhaupt nicht. Nein, jeder von uns kommt mal in die Situation, dass er wirklich an so einer komplexen Geschichte arbeitet, wo man dann wirklich vielleicht hakt. Ja, dann setzt man sich hin, grenzt die problematische Stelle in seinem Programmcode ein, um mal bei der Herkunft dieser Methode zu bleiben, und erklärt Zeile für Zeile des Codes der Quietscheente, die man an seinem Schreibtisch sitzen hat. Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, also für die, die nicht aus dem IT-Bereich kommen, also alle, die aus dem IT-Bereich kommen, werden sagen, funktioniert absolut, und die, die es nicht glauben, ist wirklich so, das funktioniert. Mhm. Und jeder kennt das Problem, also wir haben im Vorgespräch ja schon darüber gesprochen, also wir kennen das Problem, dass man das ja auch mit einem Kollegen macht, der dann irgendwie abwesend zuhört, was man gar nicht mitkriegt, und dann lösen sich Probleme manchmal auch von selbst. Ja, und der Hintergrund, warum das funktioniert, ist, weil man beim Erklären versucht man sich auf den anderen einzulassen und versucht das so zu erklären, also aus einer anderen Perspektive. Und durch diesen Perspektivwechsel kommt man meist selber auf die Lösung oder erkennt das Problem, ne? Man entwickelt dann ein tieferes Verständnis für das, was man selber vor der Nase hat und selber produziert hat. Ganz genau. Der selige Konrad Lorenz hatte damals gesagt, gedacht ist nicht gesagt und gehört ist nicht verstanden. Und bei gedacht ist nicht gesagt hätte ich jetzt gesagt, okay, man hat seinen Programmcode, guckt sich den selber an, denkt darüber nach und findet einfach den Fehler nicht. Und in dem Augenblick, wo ich das Ganze jemandem erkläre, formuliere ich meine Gedanken aus und bringe sie quasi erst zum Schluss, zum Abschluss. Und das Ding ist, beim Sprechen, also Denken geht schneller als Sprechen, durch diesen Slowdown, der da geschieht, bist du auch viel detaillierter unterwegs. Ah, ich raste aus. Ja? Tolle Sache. Ja, musst du mal versuchen, so mitzuschreiben, was du denkst. Du kommst nicht hinterher, du musst im Denken, wenn du irgendwas denkst, ne, über ein Thema nachdenkst und versuchst, das, was du denkst, mitzuschreiben, kommst du nicht hinterher. Wenn du es mitsprichst, ist es schon besser, ne? Genau. Also, wir sind ja kein IT- oder Nerd-Podcast, deswegen der Bogen, warum erzählen wir das oder warum wollte ich euch das nahebringen? Probiert es selber mal aus, weil ich glaube, und jetzt kommen wir zum Abstrahieren, dass das auch in jeder anderen Geschichte funktioniert. Ne? Mhm. Wenn ihr ein Problem habt, dann versucht das nächste Mal, oder wenn ihr irgendwas habt, was nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt, nehmt jetzt nicht bitte eure Freundin oder euer Kind. Erklärt es einer Quietscheentchen oder eurem Haustier. Ein Ziegelstein geht auch. Oder ein Ziegelstein. Die hören alle gleich doll zu und die sind auch alle gleich doll hilfreich. Ja. So ist es. Oder erzähl's der Wand. Oder erzähl's der Hand. Ja. Apropos René, ich habe aber gelesen noch dazu, weil ich mich auch ein bisschen vorbereitet habe. Also es hat auch den tieferen Sinn, dass es nicht unbedingt nur ein Gegenstand sein muss, mit dem du redest. Also auch gerade eine andere Person, die nicht aus der IT kommt, jetzt in deinem konkreten Fall, genau. Wäre da auch super für geeignet, ne? Genau. Das ist, ja. Also das Ding ist ja, das bleibt das Gleiche. Du versuchst die Perspektive zu wechseln. Genau. Ne, um denjenigen das, also versuchst es zu jemandem zu erklären, der von der Thematik keine Ahnung hat. Ne? Ja. Kann man auch gern mal zu Hause, also weiß nicht, ob ihr mit eurem Partner sprecht, was der beruflich macht, und man hat ja oft auch, wenn man nicht in der IT ist. Nee, ist es eben nicht, weil du musst einfach das Thema ändern. Also wenn du das hilfreich ausnutzen willst, Marc, dann musst du deiner Freundin zukünftig, du hast irgendein Problem auf Arbeit, also wie gesagt, es muss kein IT-Problem sein, ne? Auch wenn ihr jetzt im Büro arbeitet, keine Ahnung, was macht im Verkauf. Wenn ihr irgendein Problem habt, erklärt das Problem eurem Partner, so dass er es versteht, und ihr werdet womöglich eine Lösung finden. Und somit wird dieses Gespräch mit dem Partner abends am Armputztisch oder auf der Couch zu einem Produktivitätsmittel. So, Unternehmensberatung. Überweisen Sie Ihr Geld bitte da und dahin. Ich sagte, lasst euch einen Stift, nehmt euch einen Stift. Ja, aber nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, also wenn ihr mit eurer Quietscheente dann redet, wenn sie antwortet, dann solltet ihr euch Sorgen machen. Wenn jemand auf die Idee kommt, mit meiner Freundin zu versuchen, über IT-Themen zu reden, viel Glück. Sie interessiert sich einfach nicht dafür. Ansonsten ja, ist die Methode mit Sicherheit toll, aber ich muss einfach nur jemanden aber finden, dann, mit dem ich es machen kann. Dann sag ihr, guck mich einfach nur an. Und hör zu. Ja. Relaxe, entspann ein bisschen. Ja, ne, wir hatten gerade noch eine andere gute Methode. Du hattest das, wer hat denn das gesagt? Von wegen laut mitsprechen. Mhm. Das ist auch eine sehr gute Methode, die heißt im Englischen Think Aloud. Und die ist auch gut, um zu reflektieren. Das heißt, wenn du, nehmen wir mal an, du bist in der Küche an so einem Küchengerät und das funktioniert nicht so, wie du das willst, ne? Dann machst du einfach, sagst du laut vor dir her, was du siehst, was du tust, was du machst. Und durch dieses selber Hören, ne, das hattest du gesagt, Marc, entsteht eine Reflexion. Und diese Reflexion kann auch dazu führen, dass man Fehler entdeckt, die man macht. Ne? Ja. Also nimm mal an, du stehst vor dem Mikrowelle und denkst, hey, warum kriege ich denn das Brot da jetzt nicht raus? Dann sagst du, okay, ich stehe vor einer Mikrowelle, ich sehe eine Tür, die Tür ist zu. Ach, die Tür ist zu. Ja, war jetzt mal vereinfacht das Problem dargestellt. Nee, doch. Voll das Single-Phänomen, wenn du anfängst zu sprechen. Nee, nur noch auf einer anderen Ebene. Das ist bei mir übrigens genau andersrum. Ich sitze den ganzen Tag am Computer und arbeite und mache abstraktes Zeug und programmiere und dann kommt meine Freundin nach Hause irgendwie und schleicht durchs Arbeitszimmer und auf einmal fange ich an, Sachen zu kommentieren. Ohne Sinn und Verstand. Sie sagt dann immer, kannst du damit mal aufhören? Ich verstehe sowieso nicht, was du da sagst. Aber okay, wir schwiffen schon wieder ab. Wir sind noch voll im Thema. Auf jeden Fall. Dieses Think Aloud, oder dieses laute Denken, ne, das ist auch sehr hilfreich bei Escape Rooms oder Rätseln oder so. Ne? Ich muss sagen, ich habe mich dabei selber ertappt. Wir hatten zu Weihnachten so einen Escape Room Kalender, wo man die Folgetür immer rausrätseln musste aus der Tür, in der man aktuell war. Ne? Das heißt, du hast das Türchen aufgemacht und dann war da Rätselkram drin und dann hast du rausgefunden, welche Tür die nächste ist, die du aufmachen musst. Und auch da war es oft so, wenn ich nicht weiterkam, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, ich sehe das, das muss irgendeinen Zweck haben, ne? Und über dieses Tempo rausnehmen, sich das vor Augen führen, reflektieren, ist man dann tatsächlich auf die Lösung gekommen. Mhm. Cool. Also sehr empfehlenswerte IT-Methoden, die ihr definitiv mal ausprobieren könnt. Und ich möchte noch eine letzte machen, weil ich die sehr witzig finde. Und zwar möchte ich dazu eine Geschichte erzählen. Oh, jetzt geht's los, Leute, schnallt euch an und wir kommen jetzt hier auch ein bisschen im Hörerwunsch nach. Marc hatte uns in der Redaktionssitzung gesagt, dass unsere Hörer doch mehr über uns erfahren sollten. So ist das. Deswegen möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Stefan und ich, wir kennen uns ja schon eine Weile und es ist tatsächlich so, ich kürze die Geschichte ab und komme gleich zum Punkt, es ist tatsächlich so, dass wir an einer Arbeitsstelle, die wir beide zusammen gemacht haben, an einem Computer gesessen haben. Kannst du dich den Sinn, Stefan? Ja, das muss ganz am Anfang gewesen sein. Du hast das Wort schon eingeworfen, Marc, das ist richtig. Der Profi würde sagen, per Programming, bei uns war es aber anders. Der Grund war, es gab nur einen Rechner für uns beide. Ja. Aber zwei Stühle, ne? Und da saßen wir tatsächlich zusammen und ich glaube abwechselnd an diesem Computer und haben Dinge gemacht. Ja, und das Interessante jetzt ist, es gibt tatsächlich eine Methode oder eine Methodik in der IT-Branche, die nennt sich Pair-Programming. Auch da möchte ich sagen, das kann man ableiten auf alles andere. Das muss nicht mit Programmierung zu tun haben. Definitiv. Es ist so, dass da tatsächlich zwei Leute zusammen an einem Rechner sitzen und der eine ist der Driver und der andere ist der Observer. Oder der Co-Pilot. Oder im Deutschen Co-Pilot oder Navigator oder keine Ahnung. Ja. Und das funktioniert so wie folgt. Der eine tippt und programmiert und der andere macht sich Gedanken über die Lösung. Also Stefan, vielleicht kannst du mehr sagen, weil ich habe es noch nie gemacht. Das haben wir damals auch nicht wirklich gemacht. Das war nur die Situation dieselbe. Ja, nein, also Pair-Programming ist auf jeden Fall eine gute Variante. Gerade wenn so ein bisschen Sachen programmiert werden müssen, wo man vielleicht noch so ein bisschen neu ist oder wenn man Leute einarbeitet. Und ich glaube, ein wichtiger Teil ist, dass, also ich kenne eine Art von Pair-Programming, wo der Co-Pilot quasi diktiert und der andere nur schreibt. Das gibt es auch. Aber es gibt halt unterschiedliche Varianten. Das wird, glaube ich, in der Praxis unterschiedlich gehandhabt. Je nach Anwendungsfall, genau. Das meandert auch von dem einen zum von der einen zur anderen Methode, während du gerade am Pair-Programming bist. Also 5 Minuten machst du so, dann wechselt das auf einmal. Der eine hat irgendwie eine Eingabe. Richtig, das Switching ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig dabei, weil dass jeder dran ist. Ja. Das hat nämlich einen Vorteil. Du hast Leute mit unterschiedlicher Erfahrung, unterschiedlichem Wissen und vor allen Dingen genau. mit unterschiedlicher Sichtweise auf ein Problem. Und durch dieses Abwechseln sind halt beide voll involviert und das führt dazu, dass du ein qualitativ hochwertigeres Ergebnis womöglich hast, ne? Und vor allen Dingen eine besser designte, strukturierte Software, weil du natürlich auch immer versuchst, die Lösung so zu bauen, dass der andere sie versteht. Also man weiß ja, wie es ist, wenn keiner hinguckt. Ne? Nehmen wir jetzt mal die Reinigungsbranche, dann wischt man mal ein bisschen schneller rüber. Das habe ich ja noch nie gehört. Das wäre ein Skandal. Ich möchte keine Branche in Verruf bringen. Das ist ich glaube, dass es in jedem Job so ist. Wenn einer nicht hinguckt, dann kann man mal einen kleinen Shorttrack nehmen, kleine Abkürzung und mal ein bisschen fixer sein. Jetzt kommt's raus. Und durch eine zweite Person dabei, man merkt es doch auch, macht man die Arbeit von jemand anders, dann wundert man sich manchmal an der einen oder anderen Stelle. Genau. Und es ist tatsächlich so, also der Aufwand ist natürlich höher. Das heißt, wenn du ein Programm entwickeln lässt mit 2 Programmierern im Pair-Programming, dann ist das unter Umständen erstmal gefühlt doppelt so teuer. Mhm. Aber es reduziert, also wir haben schon gesagt, die Qualität verbessert sich, die Fehleranfälligkeit, dadurch, dass ein zweiter mitdenkt. Und ob man es glaubt oder nicht, die Produktivität ist beim Pair-Programming höher als bei Einzelprogrammierung, weil du ja letztendlich durch den zweiten Partner dich nicht so stören lässt. Ne? Das heißt, du bist nicht so anfällig für Störungen, du machst da dein Zeug durch. Und der andere Punkt ist, dass man eben auch weniger Pausen macht, ne? Weil man halt da irgendwie zusammen durchzieht. Kommt immer auf die Leute an, muss man natürlich auch dazu sagen. Ganz genau. Also ich habe durchweg positive Erfahrungen damit gemacht. Einmal irgendwie als Observer, weil du anhand eines praktischen Beispiels irgendwie ein für dich gegebenenfalls ein neues Fachgebiet irgendwie kennenlernst. Learning oder eben ist auch ein gutes Thema, genau. Ja, genau. Learning, Wissensverteilung, genau. Genau. Oder eben als Driver, da kannst du eben auch, um beim Thema zu bleiben, als Lehrender arbeiten. Ich sage immer, erst dann, wenn du in der Lage bist, jemand anders etwas umfassend und abschließend zu erklären, weißt du, dass du die Sache auch selber richtig komplett verstanden hast. Also es birgt auf jeden Fall sehr viele positive Aspekte, dieses Pair-Programming. Was Negatives habe ich dabei nicht gefunden. Doch, es gibt einen negativen Aspekt, nämlich der Observer. Der kann leicht in die Situation kommen, dass er eingeschläfert wird, wenn der Driver nämlich zu dominant ist. Deswegen soll ja der regelmäßige Wechsel sollte deswegen ja stattfinden, um sowas zu vermeiden. Aber genau. Dadurch, dass man zu zweit ist, kann der eine den anderen ja dann aufwecken. Und was vielleicht auch eine coole Sache ist, wenn man das Ganze kombiniert, ne? Also alle 3 Methodiken jetzt, das heißt, man macht dieses Lautdenken, man macht Pair-Programming und das mit seiner Gummiente. So, ich glaube, der Harald Schmidt hat es mal gesagt, so ein Single-Phänomen. So, ich sitze jetzt hier am Rechner, jetzt tippe ich mal hier so, ich muss ja das Fenster richtig gerade schieben. Ne, das war, glaube ich, mal, was der Harald Schmidt mal gesagt hat, was absolut, bei Single passiert. Dass die, du hast ja, glaube ich, auch angespielt gerade, Stefan, dass die vor sich her sprechen. Ja, also wie gesagt, versucht mal, vielleicht ist es für euren Bereich auch interessant, jetzt einer der Aspekte, das kann man alles abstrahieren, das ist nicht nur für die Programmierung. Genau, ne? Also passt zu allen Lebenslagen und es lohnt sich, das zu leben. Also in vielen Firmen habe ich halt auch schon erlebt, die leben das halt nicht und das ist halt eigentlich schade, ja. Der Witz ist, ich habe es selber noch nie gemacht, dieses Pair-Programming, aber ich bin oft in Situationen gewesen, wo ich genau das, was Pair-Programming ist, versuche herbeizuführen, weil ich das Gefühl habe, dass es halt einen positiven Effekt hat. Ne? Also wenn jetzt ein Entwickler zum Beispiel ein Problem hat, wo er nicht weiterkommt, damit er sich nicht alleine fühlt und vielleicht noch ein zweites denkendes Gehirn mit bei ist, in so einer Situation sage ich dann eben, komm, man setzt sich zu zweit dahin, man guckt zu zweit auf das Problem, ne? Aber mir ist nie bewusst gewesen, dass es ja eigentlich eine Methode ist, die es schon gibt. Hm. Ja. Also. And now for something completely different. Ich würde sagen, das war der Nerd Talk. Ja, das war mal ein Exkurs in die Programmierung. Und kommen wir nun zu etwas komplett anderem. Warte, hier muss ich kurz in mein... Die Stimme aus dem Hintergrund. So, ihr könnt Stift genau. beiseite legen. Nein, auf jeden Fall sehr interessant und wie gesagt, ja, versucht das mal irgendwie abzubilden, wenn ihr das nächste Mal ein Problem habt. Ja. Und die Zeit wird kommen. Ich verspreche es euch. Auch ihr da draußen werdet irgendwann mal ein Problem haben. Es mag nicht heute oder morgen sein. Es wird ein Zeitpunkt sein, wo ihr am wenigsten damit rechnet. Seid gewappnet. Ihr werdet an uns denken. Und dann holt ihr eure Gummiente aus der Hosentasche, guckt eure Gummiente und sagt, ich verstehe es ja alles nicht. Kannst du mir mal die Situation erklären? Ganz genau. Wo ist denn deine Gummiente, René? Ich hab so eine Gummiente tatsächlich noch nicht. Aber ich bin jetzt echt gewillt, mir eine zu legen. Du hast uns angelogen. Ich habe doch gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ja, nee, aber ich dachte, du hast eine und kannst wenigstens mal ein paar Quietschgeräusche hier reinmachen. Ja, so, wir müssen noch ein bisschen Druck machen. Also ich würde das Thema jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ja. Ihr könnt das alles ergoogeln, wenn ihr da noch Fragen habt oder ihr nehmt Kontakt zu uns auf und dann klären wir das mit euch. Ich kann keine Quietschgeräusche machen wie eine Ente, aber ich könnte Tropfengeräusch machen wie ein Wassertropfen. Marc, kannst du quietschen wie... Cool, machst du das wirklich mit... Warte, ganz kurz. Cool. Machst du das wirklich mit dem Mund? Ja. Ich schnipse mit dem Finger von außen an die Wange und dann mache ich lustige Dinge mit der Zunge und das Ergebnis ist erstaunlich. Kannst du auch quietschen wie ein Schweinchen? Ja. Nein. Gut, alles klar. Stefan hat sich jetzt erstmal bildlich verabschiedet, weil er uns den Sendeplan vor die Nase werfen will, was so viel heißt wie Hilfe, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Doch, ich weiß es super genau. Und genau das ist das Thema, Stefan, ja. Es folgt die Rubrik Corona Kompakt. Nee, du musst es so bitte mit dem englischen Akzent. Also, ich mach's wieder rab, ich spiele dazu auf der Ukulele Corona Kompakt. So. Corona. Ich raste aus. Ja, was war das nochmal, Corona? Erinnert ihr euch noch? Ich weiß nur, ich kann es nicht mehr hören. Na, auf dem Ohr bin ich taub, oder wie man sagt. So sieht's aus. Nein, wir wollen ja ein bisschen weg von Corona. Wir wollen euch nicht immer langweilen, in Anführungsstrichen damit. Nur ein kurzes Update. Also wir hatten ja gestern auch in der Redaktionssitzung gesprochen. Was kann man da jetzt noch groß erzählen? Also auffällig ist, glaube ich, dass mittlerweile Russland und Brasilien verseucht sind. Aber ansonsten in Deutschland, Leute, ist doch alles wieder wie immer, oder? Also die Zahlen sind nach oben gegangen, nach meinem Stand. Ich verfolge das aber nicht so sehr, muss ich dazu sagen. Von Deutschland? Nee, bei uns ist da alles gut. Ist das so? Nee, deswegen, ja. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Du hast es ja selber erlebt, René. Wir haben die Möglichkeiten, wieder viel zu machen. Freizeitgestaltung ist wieder möglich. Und da hast du ja uns auch einen Bericht mitgebracht, den du jetzt mal von dir geben wirst. Denn du warst unterwegs mit deiner Family hier ganz in der Nähe. Genau. So, ich würde sagen, um in die richtige Stimmung zu kommen, Stefan, du machst jetzt technische Zauberei. Ja, wir spielen ja jetzt Waldatmosphäre rein. So. 3 Minuten Waldatmosphäre. Ich habe 3 Minuten bisschen. Zeit. Kannst du die Uhr mal einblenden? Genau, also es ist natürlich so, das soziale Leben ist ein bisschen eingeschränkt aktuell und es ist nicht so einfach, irgendwas zu unternehmen. Zumindest ist es nicht wie früher. Aber ich habe, da können wir den Haken zum Geburtstag schlagen. Es gab einen Geburtstag in meiner Familie und um einen schönen Nachmittag zu verleben, waren wir in dem Tierpark, im Tierpark Berlin. Mhm. Ja, über den hatten wir ja schon, ich glaube, in einem vergangenen Podcast mal ein paar Details gegeben. Eine sehr, sehr, sehr, sehr schöne und sehr, sehr große Location. Und es ist halt nicht wie früher. Wir mussten uns per Internet anmelden. Das ist, glaube ich, jetzt überall so, dass man sich nur noch Online-Tickets irgendwie Aber nicht nur das, man muss ja auch einen Timeslot wählen. Richtig. Wir mussten uns entscheiden, wann wir kommen wollen. Unser Timeslot ging von 11 bis 15 Uhr, also 4 Stunden nur, fand ich erst ein bisschen reduziert. Ja, muss man sich mal überlegen. Man wird dann einfach rausgeschmissen nach 4 Stunden. Ist man frei. Also ist das wirklich so? Nein, du wirst gebeten, dich an diesen Zeitraum zu halten. Jetzt ist der Tierpark, muss man auch dazu sagen, aufgrund seiner Größe ja nicht so kritisch, als wenn das jetzt irgendwie ein Museum oder so wäre. Wir wurden nicht kontrolliert beim Rausgehen, weil du gehst ja durch diese Drehtore raus. Ja. Also von daher alles gut. Man muss halt nur das etwas genauer planen. Und genau. Der Witz an der Sache ist, es war, wir mussten uns das Ticket, wir mussten uns ein Ticket im Internet bestellen. Da ist ein QR-Code drauf und wir mussten es ausdrucken auf Papier. Uiuiui, willkommen im 21. Jahrhundert, das papierlose Büro. Den QR-Code scannen geht offenbar nur vom Papier. Ja. Kurze technisches Hintergrunddetail. Den QR-Code kann man von sämtlichen Medien, die den QR-Code darstellen, sehr gut lesen, wenn er kontrastreich genug ist. So ist das. Ja, aber vielleicht wollen die das nicht. Vielleicht können die das nicht oder vielleicht haben die Angst, dass dadurch Coronaviren mit eingeschränkt werden. Die können es einfach nicht. Sie sind einfach zu dämlich. Nennen wir die Sache doch mal beim Namen. Sie wissen einfach nicht, dass es funktioniert. Ja, also da muss man wirklich sagen, sie wissen nicht, was sie tun. Aber ist egal. Hat am Tierpark-Erlebnis nichts geändert. Also zwar, machst du mal nicht den Tierpark hier so nieder? Nein, der Tierpark ist super. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Nur die Leute, die da arbeiten. Wir holen sie zurück mal. Ja, das stimmt natürlich. Alles dann. Das ist doch, der Tierpfleger hat doch nichts mit dem Ding zu tun. Das sind irgendwelche. Den meine ich ja nicht. Aber man muss auch sagen, beruflich bekomme ich viel mit im Bereich der Digitalisierung. Die ist in großen Unternehmen auch noch nicht ganz angekommen und in kleineren Unternehmen ist sie auch noch ganz weit weg. Aber es gibt schon Unternehmen, wo Excel im Einsatz ist. Ja, also muss man sagen, da ist noch viel nach oben, ne? Ja, bringt ja auch Vorteile mit sich, die halt jetzt vielleicht erst dann später zum Tragen kommen. War ein geiles Tierparkerlebnis, ne? Und hast auch viele Tiere gesehen? Ja, es sind ein paar Einschränkungen. Du darfst in die Häuser nicht rein. Mhm. Sie machen keine Shows, ne? Also hier Fütterungen oder so finden nicht statt. Auf dem Informationsblatt, was es am Eingang gab, stand auch, dass die Spielplätze zu haben. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Ne, da veralten die Papierflyer ja auch schnell. Das ist so der Nachteil von Papier. Papier wird schnell alt. Hm. Ja, gerade weil sich so schnell immer alles ändert aktuell. Ja. Ja. Essen ist natürlich auch ein Thema. Ne? Das ist jetzt auch nicht mehr alles so einfach. Also wir haben vor Ort gegessen. Ne? Die Essmöglichkeiten haben offen. Aber das ist alles sehr, sehr runtergefahren, muss man ganz ehrlich sagen. Wir fassen zusammen alles, was dazu führen könnte, dass Menschen sich wieder zusammenrotten, größere Grüppchen bilden. Das soll damit unterbunden werden. Genau. Abstand halten. Und das geht, glaube ich, sehr gut im Tierpark. Ne? Hast du ja auch schon erwähnt. Sehr weitläufig. Und alles, was man damit nicht also vermeiden kann in dieser Zeit, alles andere löst man durch den Hygienehaken. Ach ja. Sehr guter Übergang. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, geneigte Zuhörer, was zur Hölle haben sich die Jungs denn da wieder ausgedacht? Aber mitnichten haben wir uns das ausgedacht. Es ist tatsächlich ein reales, mir fehlen die Worte, ich kann es nicht umschreiben. Deswegen werde ich auch sofort wieder das Wort abgeben. Ich dachte gestern in der Vorbereitung, René, wir uns verarschen. Ja, also Stefan, du hast es ja gegoogelt, Hygienehaken. Ja, sag mir, du kannst uns ja mal mitteilen, wozu dieser Hygienehaken gut ist. Der Hygienehaken, stellt euch vor, ihr wollt irgendeine Tür aufmachen, dann nehme ich einen Handschuh, wo Bakterien, Viren dranhängen könnten. Oder ich habe einen ganz langen Ärmel, den ich über die Hand ziehe. Ganz genau, oder ich mache es mit dem Fuß. Mit dem Fuß. Oder du bist ein Verwandter von Captain Hook. Dann kannst du das nämlich mit dem Hygienehaken aus. Machen. Wie funktioniert das? Laut Google der absolute Trend im Moment. Ist es so, ja? Wir werden davon auf unserem Instagram-Account am besten mal ein Foto posten. Genau. Also hat René, hast du schon so einen gekauft? Nein, natürlich nicht. Warum also, nicht? Ist doch wichtig. Es mangelt jetzt gerade noch an der bildlichen Beschreibung. Der Hygienehaken ist ein sieht aus wie ein Schlagring mit ein bisschen Zwang, wo man mit zwei Händen gleichzeitig reingreifen kann und mit ein paar abstehenden Ecken und Kanten. Also du gehst mit dem, wenn ich das richtig gesehen habe, muss man mit einem Finger in den Hygienehaken rein, damit man ihn halten kann. Genau, dann hast du einen Schlag. Und dann hat man vorne einen ganz schmalen Haken, mit dem man PIN-Code-Eingaben machen kann. Man hat einen gebogenen, das ist das Schweizer Taschenmesser ohne Schneide. Du hast so einen gebogenen Haken, mit dem du Türklinken runterdrücken kannst. Du hast noch wahrscheinlich einen Querhaken, mit dem du am Hinterkratzen kannst. Aber man kann sich kein Brot damit schmieren, das haben wir schon rausgehört. Ja, definitiv. Also, kommt drauf an, wie du dir das Brot spielst. Also normalerweise ziehe ich das Brot scheibenweise durch die Margarine. Ja. Hat natürlich ein paar Löcher drin. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was das kostet. Das ist ja bestimmt unbezahlbar. So ein geniales Ding. Ja, das also, da müssen ja Patentkosten dranhängen. Geniale Erfindung. Dass man da zwei Monatsgelder sparen muss, ist nicht ganz so schlimm. Also bei Amazon kriegt man es wohl für 10 Euro. Ich weiß gar nicht, war das der Einzelpreis? Ich glaube, ja. Und bei Aldi soll es angeblich für 99 Cent geben sollen. Ich nehme dann 5, bitte. Vielleicht ziehen ja Rewe, Lidl, Netto. Genau. Vielleicht mag nur in haushaltsüblichen Mengen, weißt du? Sonst haben wir wieder einen Notstand. Wie mit dem jeder davon so viele Hygienehaken kaufen, wie Hände hat. Genau. Stimmt. Ja. Und man muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen makaber und ja, ich will den Leuten auch nicht zu nahe treten, aber ich habe gestern eine Doku über das Unfallkrankenhaus gesehen und letztendlich ist das die Armprothese für Leute, die den Arm noch haben. Also, das ist ein bisschen makaber. Das ist vielleicht genau die Handprothese. Das ist vielleicht genau die richtige Bezeichnung. Es darf gelacht werden an der Stelle. Ja, natürlich. Ne? Ja, witzig. Sucht euch mal das raus. Wir verlinken das natürlich auch gerne in den Shownotes. Nee, wir können es nicht verlinken. Weißt du, warum nicht? Weil dann müssten wir zu einem ganz konkreten Artikel linken und dann wird der gekauft. Nein, wir verlinken einfach auf die Google-Bilder. Ja, es gibt doch bestimmt einen Wikipedia-Artikel. Der ist unkommerziell, dahin kann man verlinken und tun noch was Gutes. Gibt's den schon? Und wenn's den noch nicht gibt, dann wird Marc den jetzt schreiben. So ist es. Ich bin da mal raus aus dem Podcast. Ich muss noch einen Artikel schreiben. Tut mir leid. Genau. Na gut, okay, ich bleib noch 5 Minuten. Hygienehaken. Wisst ihr übrigens, dass Hygiene ein total schwieriges Wort zum Schreiben ist? Hygiene. Ja, Hygiene. Haken. Also man schreibt es wie Hyäne, nur ein bisschen anders. Kriegt man aber hin, finde ich. Ja, ich wollte gerade den Witz machen. Wie heißt das Tier, was sich immer so schön wäscht? Die Hygiene. Die Hygiene. Ich glaube, du hast so viel Quarantäne. Scheiße, jetzt hab ich einen Witz weniger. Ich habe einen Witz weniger für nachher. Ich hätte ja einen abgeben können. Hat seinen Witz schon rausgehauen. Ja, wie gesagt. Vorbereitet. Übersättigt. Also, dann haben wir am Ende die Marx-Witze-Show, ja? Quasi. Na? Genau. Zu viel Quarantäne war das Stichwort, René. Möchtest du dazu was sagen? Quarantäne? Ja, eigentlich nur ganz kurz. Die Wortherkunft von dem Wort Quarantäne, ich will da gar nicht so... Fand ich auch interessant. Wikipedia selber nachlesen, habe jetzt keinen Bock hier Wikipedia vorzulesen. Aber der interessante Fakt ist, dass Hygiene... Quarantäne, das andere Wort mit Äne. Quarantäne kommt aus dem französischen, italienischen... Französisch. Count. Und jetzt weiß jeder Französisch Sprechende unter euch, ja, das kann er nur mit 40 zu tun haben. Pfirsich. Ja. Pfirsich, genau. Quarantäne. Und zwar, warum 40? Es war so, dass, ich glaube, zu Pestzeiten oder so, durfte man 40 Tage irgendwas nicht. Und daraus wurde dann das Wort Quarantäne. Also. Genau. Warum 40 Tage? Es weiß kein Mensch. Inkubationszeit? Also hier steht ursprünglich die Absonderung von Menschen und Tieren, die aus verseuchten oder Seuchen verdächtigen Ländern kamen, damals 40 Tage dauernd. Okay. Und im 17. Jahrhundert ist das vom französischen Wort Quarantaine abgeleitet worden, die Zeit von 40 Tagen. Ja, interessant. Später dann lateinisch. Da mussten wir erst 60 und 70 werden, um das zu erfahren. Genau. Ihr wisst jetzt schon, wenn ihr nicht 60 oder 70 seid. Extrem. Also, falls ihr uns noch zuhört, wir hoffen natürlich sehr, dass euch diese Sachen noch interessieren. Definitiv. Und damit ihr uns erst recht zuhört, machen wir jetzt mal ein bisschen Musik, glaube ich. Um so ein bisschen uns zu entspannen, weil Musik gehört einfach zum Leben dazu. Musik, könnt ja ein bisschen tanzen, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, René, bietet sich die Musik an zum Tanzen? Ich habe gerade überlegt, ich weiß ehrlich gesagt, habe ich schon wieder vergessen, was für ein Musikstück jetzt kommt, aber ich würde sagen, The Clearing. Es wird Zeit für eine Pause. Und The Clearing, danke Marc. The Clearing. Danke fürs Flüstern, Marc. Ey, Marc, möchtest du nicht die Position der Soufflöse einnehmen? Sehr gerne. Dann legen wir Marc euch mal aufs rechte Ohr und der flüstert nur noch. Und ich glaube, danach denkt man hat einen Klaps oder so. Genau. Denn wir können ja schon mal ein bisschen spoilern. Gleich wird es richtig traurig. Wird es? Dann würde ich sagen, hören wir jetzt ein bisschen was Fröhliches, Erfrischendes, The Clearing, damit ihr ein bisschen Klarheit jetzt, damit dieses Durcheinander jetzt hier mal aufhört. geht besser jetzt, nachdem man den Song gehört hat, oder? Also ich fühle mich ein bisschen Es definitiv. Ja, ein definitiv. Bisschen leichter jetzt irgendwie. Genau. Ach Leute, ja. Verarscht doch nicht unsere Zuhörer. Nee, bei uns geht es auch sofort einfach so weiter. Ja. Wir haben doch den Song leider gar nicht gehört. Aber wir wünschten, wir hätten. Wir beneiden euch, unsere Zuhörer, also, um dieses Ereignis. Der Marc verrät hier alle Podcast-Geheimnisse. Wenn Marc schon so offen ist, dann können wir sagen, ich habe auch das Vogelzwitter vorhin gar nicht gehört. Nee, ach so, du nicht? Ach, dann habe ich das auf die falsche Spur gelegt. Warte, der Stefan macht das immer so, der macht das im echten Leben. Der macht Fenster auf, dann wird das Vogelgezwitscher eingespielt. So sieht's aus. So, und jetzt hören wir ein bisschen ins Vogelgezwitscher. Fenster auf, Fenster zu. Ach, bei Vogelgezwitscher, da kann ich aber auch wieder einspringen. Na los. Eieiei. Da ein bisschen jetzt, windig. Ja. Jetzt merkt ihr gerade, dass der Marc keinen Popschutz über ein Mikrofon hat. Ich war jetzt gerade gewillt, euch zu zeigen, wie so ein Popschutz aussehen müsste. Aber ja. ihr habt ja kein Bild. So sieht's aus. Nein, wir kommen jetzt zu einer echt traurigen Sache als Berliner. Warte, ganz kurz. Die traurige Sache zum Thema Popschutz ist, dieser Popschutz mit den vielen Haaren, den ihr oft im Fernsehen seht, der heißt Dead Kitten. Totes Kätzchen. Hm. Das ist traurig, oder? Weil es so aussieht. Dafür mussten nämlich Katzen sterben. Das ist makaber, das ist morbide, das ist unethisch. Ja, heißt aber nun mal so, wer sich das ausgedacht hat. Aber wir Berliner sind so abgehärtet, uns macht das überhaupt nicht traurig, dass es Dead Kitten heißt, uns machen ganz andere Sachen traurig. Wie zum Beispiel, und da sind wir schon voll im Thema. Ach Leute, es ist, wie soll man es sagen? Es nicht auszusprechen, genau. Ja. Also eigentlich wollen wir das Thema gar nicht ansprechen, aber wir müssen, es ist einfach zu aktuell. Warte, dann sorgen wir für Stimmung, dann sorgen wir, Marc, du wirst es gleich sagen. Wir werden etwas traurige Musik unterlegen oder so, so seichte Musik. Und dann, Marc, würde ich sagen, sag uns, Haus raus. Was ist unser Problem? Es tut mir sehr leid, meine sehr verehrten Damen und Herren, verkünden zu müssen mit getragener Stimme, dass der Fluchhafen Berlin-Tegel schließen wird. Und damit meine ich nicht die geplante Schließung zum 6. November, wenn der BER pünktlich zum 31.10. eröffnet haben wird, sondern die Möglichkeit, dass er schon zum 15.06. vorübergehend, wie es heißt, vom Netz genommen wird. Ja, es wird aber auch Zeit, oder? Ja. Danke, Marc, dass du das für uns so mit fester... Von Herzen. Nee, mit wirklich solider Strömung, ich jetzt gar nicht so will. Das ist ganz ehrlich. Sehr gerne. Das wäre zu viel Emotion gewesen, wenn ich das hätte sagen müssen. Ja. Gut, nächstes Thema. Ich bitte euch. Ich möchte kurz sagen, dass ich wirklich traurig bin, ja? Echt? Für mich hat der Flughafen Tegel mich und den Flughafen Tegel verbindet sehr, sehr viel. Über über 3 Jahre bin ich regelmäßig vom Flughafen Tegel geflogen. Mit ungefähr 20 Wegflügen und 20 Anflügen im Jahr. Macht ja auch Sinn. Nicht, dass es so ja, 40 und 20, gut, ne? Das hätte jetzt irgendwie nicht gepasst. Aber wenn es beides ungefähr gleich ist, es ist ungefähr gleich. Ich glaube, die Wegflüge und die Hinflüge, Zurückflüge waren ungefähr gleich. Naja, wenn man immer nur One-Way-Tickets kauft, dann kann das schon sein. Ja, trotzdem muss man ja irgendwie zurückkommen. Obwohl, hin mit dem Flieger, zurück mit dem Zug. Oder so. Nein. Ich habe eine sehr intensive Verbindung zum Flughafen Tegel. Also für mich hat der eine sehr große Bedeutung und bin schon ein bisschen traurig eigentlich. Ich glaube, wenn man als Berliner, vielleicht sogar im Speziellen als Westberliner in sich geht, dann... Danke, Stefan, fürs Taschentuch. Dann hat fast jeder irgendwie eine Geschichte, die ihn mit diesem Flughafen verbindet. Und das Interessante ist, es gibt, nun gut, ich sagte ja, Stefan, in diesem Zusammenhang höchstwahrscheinlich im Speziellen die Westberliner, zu denen du dich ja nicht zählen darfst. Und ich sage es nicht, um es besonders zu betonen, aber ich betone es trotzdem. Also, der Flughafen Tegel, er hat ja noch eine ambivalente Geschichte hinter sich. Also gerade die letzten Jahre, wo es denn irgendwie hieß, ja, der soll zugemacht werden wegen des BER etc. Und nun gibt es ja viele Initiativen, gerade von Anwohnern, die sagen, ach, es wird Zeit, dass das Ding zugemacht wird, weil die Lärmbelästigung ist nicht nicht vom Papa. Ganz kurz, Marc, Lärmbelästigung. Ich habe gelesen heute erst, dass die Leute am Flughafen Tegel schlecht schlafen, weil ihre Häuser eben nicht mehr erschüttert werden durch den wegbleibenden Flugverkehr im Moment. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die sind es nicht mehr gewohnt. Der Körper muss sie umstellen. Ne? Ganz genau. Ja. Na, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, war, dass momentan, jetzt wo diese Schließung irgendwie so kurz vor der Tür steht, so eminent ist, scheint die Stimmung gegen den Flughafen so ein bisschen zu kippen. Also momentan hat man nur Fürsprecher, die besonders laut werden und die ganzen Leute, die alle gesagt haben, macht das Scheißding zu, wir brauchen das nicht, wir haben den BER spätestens irgendwann und auch so könnte Schönefeld das irgendwie alles auffangen, wir brauchen Tegel überhaupt nicht mehr. Und die verstummen jetzt irgendwie alle und alle sind sehr wehmütig und sind sehr nostalgisch, was das Tegel-Thema angeht. Ja. Aber ich habe vorher auch schon viele Fürsprecher gehört. Also als das im Gespräch war, hier der Tegel soll dicht machen, kam immer, nee, warum soll der dicht machen? Der ist total ausgelastet. Nach meinem Gefühl hat der schon einige Fürsprecher. Ich glaube, der BER hat es da schon ein bisschen härter. Tja. Ja, also wobei ich mal sagen muss, also Marc hat ja da vollkommen recht, ne? Also es kommt immer drauf an, wo ist man vielleicht aufgewachsen in Berlin, wo wohnt man jetzt in Berlin? Aber ich glaube, in der aktuellen Zeit ist es aus meiner Sicht völlig unverständlich, dass der noch nicht zu ist, weil wir haben ja schon etliche Wochen keinen Flugverkehr und nichts wäre praktischer gewesen, den schon zuzumachen. Und jetzt, wo es wieder allmählich ein bisschen Richtung Sommerurlaub geht und möglicherweise der Flugbetrieb wieder aufgenommen wird, wird er zugemacht. Das ist natürlich auch ein bisschen idiotisch aus meiner Sicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wir dürfen an der Stelle nicht verschweigen, dass natürlich kein Selbstzweck ist, den Tegel offen zu halten. Das heißt, da gibt es schon stichhaltige Argumente dafür. Und die kommen wohl aus der Richtung der Regierung, weil es gibt dort ein Regierungsterminal auf Tegel, was wir eben woanders wohl nicht haben. Und das heißt, wenn also regierungsnahe oder wichtige Flüge absolviert werden müssen, dann geht das wohl nur über dieses ausgewiesene Regierungsterminal, weil das eben besonderen Sicherheitsmaßstäben entspricht. Ansonsten könntest du es versicherungstechnisch nicht verantworten, sonst irgendwas. Ja, wobei man aber auch sagen muss, also das Regierungsterminal soll ja in Schönefeld dann sein, wenn der Flughafen Tegel geschlossen wird. Also es sind halt auch so ein bisschen scheinheilige Argumente, weil der Flughafen ist ja nicht erst seit gestern geplant. Ne? Da hat man wohl bewusst auch ein bisschen was verschlafen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Der Flughafen hätte ja schon 2011 oder wann aufmachen sollen. Dann würden wir jetzt gar nicht darüber reden müssen. So sieht es nämlich aus. So, haben wir es auf den Punkt gebracht. Lauschen Sie weiter den Worten von Verschwörungstheoretiker Stefan. Nein, und ich muss ganz ehrlich sagen, soll er doch zumachen, weil ich habe mal überlegt, wann ich das letzte Mal von Tegel geflogen bin und es war noch nie der Fall. Ich bin einmal mit dem Tegelbus dahin gefahren, um mir den mal anzugucken, aber sonst war ich noch nie am Flughafen Tegel, um ehrlich zu sein. Dann zählst du natürlich nicht zu den Glücklichen, die weltweit die kurzen Wege am Tegel Airport schätzen. Ja, sehr gut, Marc, sehr gute Überleitung oder sehr guter Hinweis auf einen Podcast, den wir schon gemacht haben, Stefan. Da haben wir über die Geschichte von Tegel gesprochen, du hast gerade rausgesucht, Podcast Nummer 3. Mit dem Cockpit-Buddy. Ach, mit dem Cockpit-Buddy, ach so, der war ja, im Intro, ne? Genau. Ja. Und da haben wir auch über die kurzen Wege gesprochen, weil es ist tatsächlich so, dieser Flughafen ist so gebaut, dass man, also das war die Idee damals beim Bau, dass man relativ schnell überall hinkommt. Und das ist definitiv so, hat einen riesengroßen Nachteil, darüber haben wir auch in dem Podcast gesprochen gehabt, die Sicherheitskontrollen sind an jedem einzelnen Gate, ne? Ja. Ist ein immenser personeller Aufwand, da ist jeder andere Flughafen natürlich dezentraler gebaut, ne? Ich glaube, das ist das Fachwort dafür, dass du einen Sicherheitsbereich hast, so ist übrigens auch am Tegel der C-Bereich gebaut, ne? Also alle Gates am, ich glaube, in den neuen Hallen C und D, Terminal C und D, glaube ich, heißen die? Ja. Ne? Die sind alle mit einem großen Sicherheitsbereich und von da aus wird dann quasi in die Gates verteilt. Ja, ein Stück Berliner Geschichte, aber das war Tempelhof auch. Wollte ich gerade sagen, ja. Es ist dann halt eben jetzt so, die Leute, die dafür zuständig sind, da werden sich das alles gut überlegt haben und wir stellen fest, den einen verbindet mehr damit und den anderen weniger. Ich bin zum Beispiel erst einmal von Schönefeld, glaube ich, geflogen. Ja? Aber als Kind bist du doch ziemlich oft von Schönefeld bestimmt. Ich bin als Kind überhaupt nicht von irgendwo geflogen, weil ich nicht so privilegiert war wie du, was wir auch schon festgestellt haben. So ist es nämlich, Stefan. Weil, ja, muss nicht immer so von oben auf uns herabgucken hier, bitte. Stefan ist nämlich zu DDR-Zeiten mit einer schwarzen Limousine als Kind immer zum Flughafen Schönefeld zur gefahren Schule, worden. Ja. Ja, ganz genau. Ja. Jeden Morgen zum Flughafen und dann mit dem Flieger direkt in die Schule. Da ich musste meinem Vater nach Feierabend beim Kohleschippen helfen, damit das Geld reicht. Ja, ach, du auch? Nein. Nein, also wie gesagt, ich wohne halt auch so, dass ich zu beiden Flughäfen dieselbe Zeit brauche und von daher weiß nicht. Also ich finde, ein Flughafen in der Stadt ist immer sehr diskussionswürdig heutzutage und die Leute, die da wohnen, die warten ja schon jahrelang darauf, dass der endlich weg ist unter Umständen. Wer natürlich den Vorteil genießt und ja schnell sozusagen in der Stadt weg kann zum Flieger, kann ich natürlich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, wir werden es an den neuen Flughafen gewöhnen. Und der ist ja auch cool. Ja, ich bin gespannt. Also gib mir die Chance, mir mal den Flughafen BER anzugucken. Ja. Und ich bin vor allem gespannt, was aus dem Tegel-Flughafen wird. Das ist ja eigentlich schon beschlossene Sache. Die Pläne, ist das so? Die Pläne liegen ja längst auf dem Tisch. Genau, und zwar soll das ein Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort werden, so ein bisschen wie in Adlershof. Langweilig. Nein, wichtig, das falsche Wort. Ich wollte sagen, sehr wichtig natürlich, ja, ne? Also, bleiben die Gebäude denn stehen oder? Also, ja, die sind da denkmalgeschützt. Ja, geil. Aber sie bauen nur, natürlich alles andere drumherum. Nee. Also sie werden dann umgewidmet. Sie werden, also die Nutzung wird neu sein, aber die Gebäude selber bleiben bestehen. Den Innenbereich, den kann man natürlich irgendwie entsprechend verändern und es wird jede Menge neuer Gebäude geben. Also die Start-Landebahnen, die bleiben so nicht bestehen, sondern die werden zugebaut. Dann jetzt noch ein heißer Tipp, bevor der weg ist. Ja. Es gibt ja zwei Türme. Dieser Tegel-Flughafen hat ja zwei so eine Türme, so eine Wendeltreppen kann man da hochgehen. Von da kann man nicht nur gut die Flugzeuge sehen. In einem dieser Türme ist tatsächlich auch, sind so Schlafkabinen. Da steckst du, weiß ich nicht, muss man mit, ich glaube, 10 Euro die Stunde oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hast ein Bett drin, hast ein Fenster drin. Das ist sehr witzig anzugucken. Also, das sind so eine Kabinen, die man mieten kann, um in dann eben Tegel. Dort zu schlafen. In Tegel, genau. Habe ich auch noch nicht gehört. Aha. Müsst ihr euch mal angucken. Okay. Ich gehe mal davon aus, also was Marc auch gerade gesagt hat, die Zukunft von Tegel, das kann nur noch irgendeine Krötenart oder so verhindern. Mal gucken. Ja, sehr gut. Ja. Gekreuch und Gefleuch. Nein. Ja, aber also ihr müsst auch mal die Gesamtheit sehen. Also der neue Flughafen, der hat natürlich schon Vorteile gegenüber Tegel. Also ein Flughafen, der nur mit einem Bus zu erreichen ist doch kein richtiger Flughafen. Ich bin Argumenten gegenüber nicht aufgeschlossen. Hat doch funktioniert. Was hat denn da funktioniert? Ich höre hier gerade von der Regie auf dem Ohr, dass wir das Thema zu Ende bringen sollen. Also. Und wir können das gerne nochmal aufgreifen. Bevor hier die Gemüter hochhitzen, fahren wir mal kurz runter. Auf jeden Fall muss man natürlich in der heutigen Zeit bedenken, wir wissen nicht, wie sich der Flugverkehr verändert nach Corona. Und ich bin gespannt, ob wir am 31.10. alle drei uns am Flughafen sehen. Also wir können das definitiv machen und ich glaube, das können wir auch jetzt schon als Commitment abgeben. Wir werden eine Aufzeichnung vom BER. Sobald der Flughafen aufhat. Ja. Also nur, wenn man da irgendwie hinkommt und nicht nur in der blöden S-Bahn. Kannst du mit dem Regionalverkehr. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Selbstverständlich. Stefan, holst du mir mit dem Auto ab? Nee. Ah, ich fahre ja mit dem Taxi dahin, mach keinen Kopf. Ja, ich werde ja abgeholt, ja. Na Mensch. Ja, spannendes Thema. Also da kann man sich ja um Kopf und Kragen kriegen, oder? Mhm. Absolut. Deswegen absolut. Schnell zum nächsten Thema. Ich sehe hier auf dem Sendeplan gerade was, womit ich überhaupt nicht einverstanden bin. Was? Ich habe hier anscheinend aus der Regie das Zeichen, dass es jetzt in den Witz-Battle gehen soll. Und das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, dass unser Spiel ausfallen soll. Wie sieht es denn mit unserer Zeit wirklich aus? Haben wir keine Zeit mehr? Regima, bitte die Ui, Uhr. Ui. Ey, wirklich, muss das Spiel ausfallen, dann kann man so eine Mini-Version davon machen. Bitte. Ja, ich fürchte, jetzt ist Witzbattle, da werdet Schneid ihr wieder... Schneid doch den Scheiß mit dem Tegelflughafen einfach raus und lass uns hier den Spiel machen. Die alte Tegel-Scheiße, ich kann aber hören, das alte Ding macht zu, klebt was rum und dann ist Pumpe. Oder spielt schneller ab oder so. Weißt du, wenn wir jetzt böse Briefe kriegen, wegen euch, das... Briefe, Stefan, wir haben auf E-Mail umgestellt. Übrigens, ich wäre über böse Briefe wär ich nicht sauer. Ich freue mich über jeden Brief, über jedes Feedback, was wir zu unserem Podcast hier bekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft euch auch bei uns melden, wenn euch was nicht gefällt, wenn was langweilig war. Hauptsache, wir kriegen was. Für die bösen Briefe sage ich mal eben die Adresse an. Also ihr schreibt an Mark. Nein, Briefe natürlich nur. Gut. Ja, Stefan, du entscheidest. Wir heben die Spannung ein bisschen. Ich hab's ja gewusst. Du. Kannst du mal nochmal, warte, kannst du bitte nochmal die traurige Musik einspielen? Wieso? Willst du ganz kurz über Tegel reden? Ich möchte nur ganz kurz was sagen. Bitte. Stefan. Okay. Kann ich? Ja. Stefan. Seit Wochen freue ich mich auf dieses eine Spiel, was wir vorhaben. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mich auf die ganzen anderen Themen vorbereitet habe. Und jetzt sagst du, dass es ausfällt. Ja. Und dass wir es frühestens in 2 Wochen spielen können. Da kann ich nur sagen, danke, Stefan. Danke. Sehr gern ist geschehen. Ist doch blöd, ey. Na. Ja gut, ist in Ordnung. Ja, siehst du. Du wirst schon sehen, was du davon hast. René, kriegst du einen Bonbon nachher und dann ist wieder gut. Brauchst du nicht wundern, wenn du nächste Woche eine Krankschreibung von mir auf dem Tisch hast. Ja, muss man durch. Dann mache ich halt die Sendung alleine nächstes Mal. Ja, ne? Wirst du wohl auch machen müssen. So sieht's aus. Okay, ja, alles klar. Also wir sind zeitlich schon so weit vorangeschritten. Genau, siehst du, Alter, ich bin jetzt schon drüber weg. Genau. Das ist wie mit einer guten Beziehung, genau. Ja. Nur nicht nachtragend sein. Achso, ich dachte jetzt gerade, wir wären schon am Ende, aber es kommt ja noch was. Nein, genau. Jetzt kommt ja noch was und deswegen, das wird ja auch noch ein bisschen Zeit kosten, aber wir freuen uns tierisch drauf, denn jetzt kommt nämlich unser Witzbattle heute in XXXXL-Variante, weil der Marc ist ja mit dabei. Hallo, mein Name ist Marc, ich erzähle hier Witze. Genau. Ja, ich bin ein Witz. Ja. Und ganz kurz, bevor Marc loslegt, weil der wird heute den ersten Witz, haben wir jetzt gerade mal so beschlossen, den ersten Witz raushauen, den ersten und die letzten 7, möchte ich ganz kurz ein Ratespiel doch noch einfügen. Schon von hinten durch die Brust ins Auge. Das ist unglaublich, weißt du? Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, also, welcher Fakt steckt hinter folgendem Geräusch? Gut, könnt ihr in Ruhe drüber nachdenken. Lösen wir beim nächsten Mal auf. Ja, und das hat nichts mit Herrn Marc, wenn wir es nicht vergessen. Ich wollte ehrlich gesagt Marc nur die richtige Stimmung bringen zum Witz erzählen. Humor, das finde ich toll. Ihr wisst, das war ein Zitat aus Star Trek. So, Marc. Ach nee, irgendjemand kann jetzt mal den Witzbattle anteasern. Atme tief durch. Witzbattle 33. Marc fängt an. Hallo. Neulich in der Bäckerei. Tachchen, ich hätte gern 99 Brötchen. Ach, nehmen Sie doch 100. Wer sollen die essen? Sehr gut. So, pass auf. Sagt der Therapeut zu seinem Patienten. Wissen Sie was? Ich habe das Gefühl, Sie verlieben sich zu schnell. Dann sagt der Patient. Was soll denn das jetzt, Schatzi? Sehr gut. Ich habe noch einen besseren, pass auf. Chef, darf ich heute 2 Stunden früher Schluss machen? Meine Frau will mit mir einkaufen gehen. Kommt gar nicht in Frage. Erzähl weiter. Los, René. Kommt gar nicht in Frage. Oh, vielen Dank, Chef. Ich wusste, Sie würden mich nicht im Stich lassen. Sehr gut. Ein Klassiker. Sehr schön. Oh, das heißt, ich bin ja schon wieder dran? Ja. Kommt ein Mann zur Wahrsagerin und setzt sich vor die Kristallkugel. Wie ich sehe, sind Sie Vater von 2 Kindern, sagt die Wahrsagerin. Das glauben Sie vielleicht, erwidert der Mann. Ich bin Vater von 3 Kindern. Die Wahrsagerin lächelt und antwortet, das glauben Sie. Uiuiui. Kuckuck. So, kurzer Corona-Fakt, ja. 87% aller Fitnessstudio-Mitglieder haben noch gar nicht mitgekriegt, dass ihr Fitnessstudio zu hat. Genau. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Ui. Werde ich gleich mal in meinem WhatsApp-Status stellen. Ein Mann bestellt nun schon den 10. Kaffee, fragt der Kellner, haben Sie eigentlich nie Probleme beim Einschlafen, wenn Sie so viel Kaffee trinken? Ach, mit dem Einschlafen ist das immer so, ich zähle bis 3 und dann schlafe ich meistens. Sie zählen bis 3? Naja, manchmal auch bis 3:30. Sehr gut. Das ist gut. Meint ihr, die Leute sind bereit für deine Mutterwitze? Den einen, den finde ich ja, richtig natürlich. Gut. Komm, einen kannst du raus. Einen kann ich ja mal, oder? Deine Mutter, die ist so doof, die setzt dich auf den Fernseher und guckt Couch. Ja. Vor allem hat Marc das auch in so einer Assi-Stimme vorgetragen. Ja, Marc hat jetzt vorgelegt, jetzt müssen wir die Witze, die Dialogwitze in den entsprechenden Stimmen machen. Ich versuch's mal. Also. Papi, wenn du mir Geld gibst, dann sage ich dir, was der Postbote immer zu Mami sagt, wenn du arbeiten bist. Okay, hier hast du 10 Euro, sag schon. Guten Tag, Frau Müller, hier ist Ihre Post. Ja, das sehr war gut. Zu erwarten. Ihr habt euch zu sehr auf die Stimme konzentriert und den Witz nicht verstanden. So sieht's aus. Ja. Ja. Nochmal zurückspulen, nochmal anhören, lachen. Ganz genau. Ich zeig euch aber nach. Also wenn, dann richtig, man muss auch mal herzlich lachen können. Wie wär's mit einem Sehr gut, sehr gut. Ja. So, nur Stefan, die Pause dazwischen rausschneiden, direkt an den Witz ran, ne? Mach ich. Vors Ende des Witzes. Vor den Anfang des Witzes vielleicht. Warum erhalten Beamte jeden Tag um 9 Uhr vormittags ein Frühstück umsonst? Damit wenigstens der Magen arbeitet. So, alle Beamten haben jetzt abgeschaltet. Ich hoffe nicht. 3 im Büro. Humor ist, wenn man trotzdem so sagt. So ist es. 3 im Büro, einer arbeitet, 2 Beamte und ein Ventilator, den kennt er. Ne? Das soll nicht mein nächster Witz gewesen sein. Okay. So, Marc, dein nächster Witz. Mein nächster Witz. Courtesy der hervorragende Jürgen von der Lippe, welcher zum Besten gab. Ich habe einer Freundin viel Geld für eine Schönheits-OP geliehen. Nun hätte ich es gerne wieder, aber ich weiß nicht, wie sie aussieht. Der ist gut. Ich habe noch einen Corona-Spruch. Mein letzter Friseurbesuch ist auch schon wieder long her. Oh, ein Wortwitz. Wahnsinn. Ja, Stefan, los, Nummer 4. Ich habe nur 3. Ihr habt mich veräppelt. Einer ist immer nicht vorbereitet. Ja, und Mensch. Mobbing ist, wenn ja. Mobbing alle ist, lachen außer einer. Ja, genau, oder so, Mobbing ist, wenn die anderen lachen. Genau, 9 von 10 Leuten finden Mobbing gut. Ja. Ja. Das sind fast 17%. Findet Mobbing scheiße. Ach, darf ich den Mathewitz nochmal erzählen? Ja, na klar. Passt auch zur Corona-Zeit, sagt der Mathelehrer. Wie es aussieht, werden 90% von euch die Klasse dieses Jahr nicht bestehen. Kenn ich. Und da steht einer auf und sagt, so viel sind wir doch gar nicht. Aber da muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, im letzten Podcast ist ja vorgekommen, dass René einen alten Witz rausgesucht hat. Das wird wahrscheinlich jetzt hier zur Gewohnheit. Das ist ja unglaublich. Ach ja? Ja. Den hat René gar nicht verstanden, glaube ich. Ich muss mir eure alten Folgen irgendwie nochmal anhören, damit ich weiß, welche Witze da überhaupt schon erzählt wurden. Marc, du bist dran. Witz. Nein, alles und gut. Und wenn ich gar keinen Witz, ich wollte gerade sagen, wenn ich gar keinen mehr habe. Dann ist es auch ein Witz. Aber ich fand es richtig knaller Gags heute. Also. Hat mich sehr amüsiert. Wir machen uns so langsam. Ja, okay, vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal, dass die ganze Sendung so lustig ist, dass wir gar kein Witzbattle mehr brauchen. Da ist nach oben hin das noch Luft. Marc hat es durchschaut. Das ist eigentlich der Grund, warum wir ein Witzbattle machen. Das einfach, dass zum Ende nochmal gelacht wird. Eigentlich. Wir müssen auch unseren Slogan mal ändern. Wir müssen sagen, wenn er lachen wollt, bleibt bis zum Schluss. Ganz das genau. Ist eine gute Idee. Ja, richtig. Ja. Ja? Ehrlich, kommt weiter. Ich möchte noch eine Weisheit zum Abschluss zum Besten geben, weil ich die auch gerade in meinen Witznotizen gesehen habe. Da passen die aber nicht rein. Deswegen deine Witznotizen. Das kann man jetzt aber doppeldeutig verstehen. Ja, ich habe hier meine Gefühle den Tag über und Witznotizen. Marc hat ihn verstanden, glaube ich. Ich habe heute schon. pass auf. Der Witz, der kein Witz ist, den ich aber als sehr guten Spruch empfinde und den ich euch jetzt zum Abschluss mit auf den Weg geben möchte, draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Sorgen sind wie Nudeln. Man macht sich einfach immer zu viele. Drum lachet und seid fröhlich. Und mehret euch redlich. Wenn ich in Stefans Gesicht gucke, der mich anguckt, als wenn er gerade überlegt oder vielleicht die Sprache nicht versteht, in der ich spreche. Das war eben ein sehr schönes Gesicht, Stefan. Ja. Sah ein bisschen nachdenklich aus. Siehst du? Zack, und es sah gerade so aus, als ob du gerade dein Bild abgeschaltet hattest. Stefan hat den Chat verlassen. Genau. Aber ich bin ja noch hier. So. So viel zum Thema Mobbing. Ja. So, liebe Leute. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Och, Marc. In unserer Welt eine Stunde später, als wir wollten. Das stimmt. Aus Gründen. Aus Gründen. Man möge nochmal zurückspulen und nochmal von vorne hören. Und ich gucke mal hier auf unsere Chat-Sitzung. Hier steht 2 Stunden 38. Bin ich jetzt hier schon dabei? Die Sendung ist eine Stunde und 4 habe ich gerade gesehen. Genau. Unglaublich. Was ihr heute hast du die anderen 1,5 Stunden gemacht? Du brauchst immer so eine lange Aufwärmzeit. Nee, ich hab noch ein bisschen Sport gemacht, Sprachtraining, so weißt du, dass man in Form kommt. Ich habe schon gesagt, beim nächsten Mal machen wir eine Stellprobe einen Tag vorher, dass das nicht passiert. Also die technischen Defizite, die wir heute im Vorfeld hatten, die sind echt Niveau erste Klasse. Also jetzt mal gleich die Kritik hier. Das werden wir in der Nachbesprechung, werden wir das nochmal durchgehen. Nachbesprechung? Ich dachte, ich hätte jetzt frei. Ja, die Nachbesprechung machen wir eine Woche später, da fällt Stefan nicht mehr so viel Kritik ein. Ah, sehr gut. Genau, weil ich habe nicht mitgeschrieben, Retrospektive ist eh für den Arsch. Genau, unsere Retro. Kann man auch in alle Lebenslagen übertragen. Sollte man auch. Da haben wir es wieder. Ja. Na? Ja, Mensch, da sind wir schon wieder am Ende mit Folge 33, die Schnapszahlfolge. Die auch so angefangen hat, als hätten wir einen getrunken. Genau, weil heute ist ja Männertag. Ne? Ja, wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Danke an Marc, dass er mit dabei war. Sehr gerne. Und natürlich wiederholen wir das sehr gerne. Wenn wir wieder gute Witze brauchen, bist du dabei. Genau. Ansonsten brauchst du dich nicht blicken lassen, aber wenn mal was Komisches wieder am Start ist, dann kommen wir vielleicht noch. Wir machen das wie nach einem Date, Marc. Wir melden uns. Ja? Genau. Und danke an René. Genießt euren Männertag heute noch. Und ich bin gespannt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielleicht haben wir jetzt noch ein paar Outtakes, aber wir schauen mal. Und nicht vergessen, Spieleabend, haltet die Augen auf. Genau. Denkt dran, meldet euch und gebt uns Feedback. Wir wollen mit euch spielen. Genau. Wir wollen doch nur mit euch spielen. Genau. Na? Bis dahin, ich bin erstmal weg. Ich auch. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Auf Wiederhören. Und hier sind die Outtakes. Hast du schon Aufnahme gedrückt? Marc, Aufnahme drücken. Es geht los. Aufnahme wurde gedrückt, Herr. Ich habe auch auf Aufnahme gedrückt. Yes! Los geht's! Warte, stopp. Muss noch irgendjemand was Dringendes erledigen? Oh Mist, mein Internet meldet hier einen Fehler gerade. Ich bin gleich wieder da. Hör auf. Stefan. Gut Ding, wir Weihnachten haben. Man will ja vernünftig vorbereitet sein. So sieht's nämlich aus. Ja, also so vernünftig wie heute haben wir uns noch nie vorbereitet, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, also das war wirklich wie aus dem Lehrbuch. Warte mal, ich höre Stimmen, ich muss Fenster zumachen. So, Gefängnisfenster. Siehst du? Hofgang ist gerade. Seid ihr soweit? Wo ist deine Sanduhr? Die brauche ich nicht, weil du hast eine digitale Uhr heute. Ist das cool? Absolut. Soll ich die ganze Zeit laufen lassen? Na klar. Oh, ich habe einen falschen Kugelschreiber. Ich habe den hier. Stefan, Kugelschreiber weglegen? Ja, habe ich. Gut. Ich habe einen mit Kappe. Das ist der Profi. Das ist der Profi-Trick überhaupt. Kugelschreiber mit Kappe. Wir fangen jetzt ganz offiziell an, ne? Ja, ich wäre dafür. So, es ist 18.10 Uhr am Herrentag. Wahnsinn. Take 1. Was heißt denn Take 1? Nach einer Stunde merken wir, dass wir nochmal einen Take 2 machen? So sieht's aus. Alles klar. So, Konzentration. Guckt bitte nochmal, ob eure Aufnahmegeräte korrekt laufen. Heute weiß man nie. Aufnahme läuft. Ich bin so froh, dass kein Einspruch von Marc kommt. Gut, wunderbar. Jawohl, hau rein, ist Tango. Wir essen zeitig. Tango. Ja, jetzt hier, Rotlicht ist an. Okay, alles klar, Aufnahme läuft. Boom. Und jetzt die Klappe hinten an für Stefan. Bam. Damit Stefan den ganzen Podcast durchhören muss, bis er die Klappgeräusche findet. Meine Fresse, war das wieder anstrengend mit euch. Habt ihr auf Stopp gedrückt? Also, dann drücke ich jetzt auf Stopp. Okay, ich auch. Tolle Sendung. Ja, wie? Das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.